Fintermann. Am Telefon begrüße ich nun den Kölner Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Professor Max Otte. Guten Tag. Guten Tag, Herr Müller. Herr Otte, können sich bei einer Weltwirtschaftskrise, wo alle beteiligt sind, wo alle involviert sind, selbst die Großen und die Starken und die Überlegenen, können sich Staaten dort gegenseitig helfen? Sie müssen sich gegenseitig helfen, denn es geht ja überall mit rasender Geschwindigkeit bergab. Und wenn Frau Merkel vor einigen Tagen gesagt hat, das Vertrauen ist noch nicht wiederhergestellt oder noch nicht vollständig, dann müsste man sagen, wir haben noch gar nicht begonnen, das Vertrauen wiederherzustellen. Im Moment schwindet das noch, die Märkte gehen runter. Es müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Die Staaten treffen sich, sie machen auch gewisse Dinge. Das ist ein Anfang, aber letztlich müsste da wirklich noch eine viel stärkere konzertierte Aktion erfolgen. Aber wie kann ein Staat, der selbst inzwischen immens hohe Schulden aufbaut, um Konjunkturprogramme beispielsweise anzuschieben, einem anderen Staat unter die Arme greifen? Ja, nehmen wir mal das Beispiel der europäischen Anleihe. Sicherlich würde die den deutschen Steuerzahler etwas belasten, aber nicht so extrem. Wir stehen sehr gut da in Deutschland, was die Staatsfinanzen angeht. Wir haben nur um die 3% Neuverschuldung. Amerika hat 10%, England hat 10%, Irland hat 12%. Das sind ganz andere Dimensionen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine gemeinsame europäische Anleihe aufgeben, die auch durch die Bonität der Bundesrepublik hinterlegt ist, dann würde das die Konditionen für Deutschland etwas verschlechtern. Aber es würde sie für viele Randstaaten in der EU deutlich verbessern. Das heißt, in Summe hätte die EU was davon und der Euro wäre als Währungsblock deutlich gestärkt und auch als vertrauensbildender Block, was man ja gegenüber den schwindenden Werten im Dollar durchaus auch als politisches Statement sehen könnte. Also ich verstehe Herrn Steinbrück, dass er da Angst vor den deutschen Wählern hat, aber es wäre eine Führungsrolle, die Deutschland einnehmen könnte, ohne letztlich zu viel zu zahlen und letztlich auch Europa zu helfen. Aber eine Führungsrolle würde wieder Geld kosten und wieder würde der Steuerzahler zahlen müssen. Das ist richtig, aber wir müssen so oder so zahlen. Also entweder versuchen jetzt massiv uns gegen den Abschwung zu stemmen oder wir zahlen es eben später mit höherer Arbeitslosigkeit, mit Problemen in der EU, vielleicht auch mit dem Bankrott einiger Länder am Rande der EU. Das kann ja alles passieren. Also wir sind wirklich in einer ziemlich dramatischen Situation und da sind eben auch, da ist eigentlich, muss man da kleckern und klotzen und nicht kleckern. Und dieses Klotzen bedeutet, wir würden noch eine höhere Staatsverschuldung in Kauf nehmen. Aus meiner Sicht ist das notwendig. Also wenn es jetzt heißt, wir haben 12 Länder, die über 3% gehen, da muss man ja überlegen, sind es 3%, sind es 8%, sind es 10%. Also sagen wir mal allein zwischen 3% und 5% Neuverschuldung. Wenn die jetzt in einem solchen rasenden Abwärtsgang passieren, wenn man sagt, man verschuldet sich mit 5-6% neu, also das Doppelte, was wir jetzt im Moment aufnehmen, dann wäre das schon mal ein kräftiger Schub. Aber das wäre ja einmalig, vor allem wenn es in Infrastruktur fließt. Ja, ich denke, im Moment müssen die Staaten noch mehr tun. Jetzt haben wir heute von der Weltbank gehört, der größte Einbruch in der Wirtschaftsleistung seit dem Zweiten Weltkrieg. Also zum ersten Mal wird die globale Wirtschaft schrumpfen. Um diese Position, an der wir uns befinden, vielleicht noch etwas genauer zu bestimmen. Sind wir immer noch am Anfang dieser Krise? Ja, wenn man das so genau wüsste. Also das Problem dieser Krise ist, dass sie wirklich einzigartig ist in der Nachkriegsgeschichte. Wir befinden uns in fast allen Indikatoren im freien Fall. Es gibt aber auch Unternehmen wie Henkel zum Beispiel, die auch schon wieder Gewinnanstiege haben oder Volkswagen mit einem Umsatzanstieg. Also es ist nicht alles rabenschwarz. Nur jetzt sind wir schon absehbar auf einer Ebene, die uns der letzten schweren Rezession 81-82 annähert. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt, aber das möchte ich nicht garantieren. Es kann also durchaus sein, wenn weitere Belastungen kommen, also die Versicherungsbranche ist weltweit auch nicht gut aufgestellt, es gibt die Kreditkartenschulden, es gibt viele Dinge, die noch nicht durch die Bücher gelaufen sind. Wenn da noch weitere Belastungswellen kommen, wenn erste Entlassungswellen kommen, kann es eben sich auch bis zu einer Weltwirtschaftskrise auswachsen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Bleiben wir, Herr Otte, dabei und gehen über diesen europäischen Tellerrand hinaus. Bleiben wir bei der Welt. Welche Region wird es als erstes schaffen, rauszukommen aus dieser Krise? Die Hoffnung ruht auf Asien. Da bin ich mal gespannt. Also China hat mit einem nie dagewesen Konjunkturprogramm in Höhe von 20% des Inlandsproduktes reagiert. Nichtsdestotrotz geht es da auch im Moment rapide runter. Jetzt hat sich das Verbrauchervertrauen etwas stabilisiert. Also die Hoffnungen ruhen sicherlich zu Recht auf China. Die haben auch kaum Verschuldung. Die können tief in die Tasche greifen. Die haben Auslandsguthaben. Das wäre vielleicht eine Chance. Japan hat ja seine eigene Krise schon vor 19 Jahren gehabt. Das heißt, da sind die Unternehmensbilanzen sehr solide und sehr sauber. Das heißt, die sind zumindest stabil. Und die USA sind zwar in einer tiefen, tiefen Krise, aber Amerika schafft das oftmals, sagen wir mal, die Vergangenheit schnell zu beerdigen, klaren Tisch zu machen, die Dinge abzuschreiben und dann vielleicht schneller wieder da zu sein, als man denkt. Also man sollte auch diese Wirtschaft, die im Moment sicherlich in einer viel tieferen Krise ist als die europäische, nicht abschreiben. Weil Entscheidungsprozesse, weil mehr Mut da ist, weil die schneller laufen als bei uns? Ja, und weil man dann auch mal die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und Dinge abschreibt und zwei Augen zudrückt und dann wird das eben beerdigt, die Probleme von gestern und dann guckt man wieder in die Zukunft. Das ist, ja. China, Japan, Herr Otto, haben Sie als Stichwort genannt. Sind das Staaten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die durchaus also erfolgreich und effizient platzieren, produzieren, die Märkte wiederum aber eigentlich das Gegenteil sprechen? Ja, also im Prinzip produzieren ja alle effizient. Es ist im Moment ein Problem der fehlenden Nachfrage. Deswegen auch diese einmalige Rolle des Staates. Da bin ich normalerweise überhaupt kein Befürworter, aber in so einer großen Krise muss was getan werden. Japan produziert stabil auf einem Niveau. Die haben natürlich abnehmende Bevölkerung. Also die sind jetzt nicht der große Wachstumstreiber, aber sie können eine gewisse Stabilität reinbringen. Und China könnte eben über den fiskalpolitischen Spielraum mehr tun noch. Im Moment ist dort die paradoxe Situation, dass ihre Exporte zwar sinken, aber die Importe noch schneller als die Exporte. Das heißt, der chinesische Außenhandelsüberschuss steigt, was auch nicht gut ist für die Weltwirtschaft. Aber dennoch haben Sie gesagt, China könnte dieser Motor sein, dieser erste Staat, der eventuell aufsteigt wieder aus dem Sumpf der Krise. Wer wird denn wiederum von einer chinesischen Erholung am ehesten profitieren? Europa, Deutschland oder Amerika? Ja, das können Sie so gar nicht sagen, denn da sind ja letztlich auch Strukturveränderungen im Gefüge da. Denn China würde ja dann mehr importieren. Und ob die USA schnell wieder zu alter Importstärke zurückkommen und die chinesischen Exporte anreizen, das ist die Frage, denn die Privatpersonen sind da extrem überschuldet. Das heißt, wenn China mehr nachfragt, dann könnten das Investitionsgüter sein aus in der Tat Europa, Deutschland. Also es wäre für Deutschland gar nicht so schlecht, denke ich. Denn wir haben auch so viele Infrastrukturgüter hingeliefert, die in dem Aufschwung jetzt eine Rolle gespielt haben. Und die Bestellungen für Infrastruktur, für Maschinen und so weiter, die brechen natürlich in so einer Krise als allererstes weg. Sie haben ja heute ja die Regierung in Peking auch gelobt, weil dort richtig geklotzt wird, also ein Riesenkonjunkturpaket geschnürt worden ist. In Relation ist das in den Vereinigten Staaten auch sehr, sehr groß. Bei uns in Deutschland ist es immer noch gering. Ist das immer noch Kleckern statt Klotzen? Ich denke ja. Also wenn man von 50 Milliarden als größter Neuverschuldung aller Zeiten spricht, dann ist das zwar auf der einen Seite richtig, aber in Relation zum Bruttosozialprodukt eben nicht. Und wenn wir mal gerade über diese 3% Verschuldungsgrenze rausgehen, dann ist das wirklich Klotzen. Ich kann die Vorsicht verstehen. Nun hatten wir in Europa lange die Konsolidierung auf den Fahnen. Jetzt sind wir da erst zum ersten Mal erfolgreich und haben erste Erfolge erzielt. Und jetzt kommt sowas. Also ich kann das sehr gut verstehen, was da unsere Spitzenpolitiker treibt, da sehr vorsichtig zu sein. Aber ich würde dafür mehr Mut plädieren. Der Kölner Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Professor Max Otte bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.